wir machen Mördermucke. Fick Gasknarren, wir haben Mörserschwuchtel. Fick deine schwule Crew, fick deine dumme Nutte, bevor ich es für dich tu, yeah. Fick Gangsterrap, wir machen Mördermucke. Fick Gasknarren, wir haben Mörserschwuchtel. Fick deine schwule Crew, fick deine dumme Nutte, bevor ich es für dich tu, yeah. Ich bin der allerbesten Rapper, den's gibt. Alrighty, ich bin Almighty. Rudi im Gesicht, ich seh aus wie ein Sith. Leider ist die Spitze kalt und einsam. Ich hab ein Sponsoring von Nestle und von Bayer. Schreib mir Noten und rohes Fleisch auf den Rider. Kauf Crop günstig an, verkauf's günstiger weiter. Schenken hat gefragt, machst du mir einen Feature-Part? Aber ich kann grad nicht rappen, ich hab den Mund voller Pussy. Du willst Aufmerksamkeit, häng dich auf für paar Likes oder spring von der AIDA im One with the Ocean Hoodie, yeah. Ich hab keinen Cent, aber mein Schwanz wie kleinen Zentner. Mich lieben die Rentner, so wie Michael Wendler. Wir sind keine Gangster, doch die Rechte hält das Lenkrad und die Linke die AK aus dem Fenster. Fick Gangster-Rap, wir machen Mördermucke. Fick Gasknarren, wir haben Mörserschwuchtel. Fick deine schwule Crew, fick deine dumme Nutte, bevor ich es für dich tu, yeah. Fick Gangster-Rap, wir machen Mördermucke. Fick Gasknarren, wir haben Mörserschwuchtel. Fick deine schwule Crew, fick deine dumme Nutte, bevor ich es für dich tu, yeah.